film is like a battleground. Love, hate, action, violence, in one word, emotions. Platz 5. Ich werde euch von Herkules erzählen. Halb Mensch, halb Gott. Herkules von Brett Ratner. Wo gehst du hin? Ärger machen. Es ist ja durchaus interessant, Herkules, dem Halbgott, in Brett Ratners Film auf der Suche nach der Antwort auf die Frage zu sehen, ob er nun ein Halbgott ist und damit von einem PR-Bonus leben kann, wenn er sich als Söldner irgendwelchen hinterhältigen griechischen Antikkönigen zur Verfügung stellt. Und man schaut Dwayne Johnson alias The Rock ja immer gerne beim Muskelspiel zu. Aber die so sicher wie das Amen in der Kirche stattfindenden Schlachten, bestehend aus Bildern, die der Computer produziert, sie sind am Ende so öde, so sehr Kinokonfektionsware, dass es trotz dröhnendem Sound schwerfällt, sich wachzuhalten. Platz 4. Die Biene Maya, der Kinofilm von Alex Stadermann. Maya, die kleine Biene, ist kinoreif geworden, jetzt gar in 3D. Und wo Karel Gott bei der TV-Serie einst den Maya-Song schmetterte, durfte nun Helene Fischer ran. Ich bin durcheinander, was machen wir jetzt? Ich fliege voraus und hole das Gelee Royal. Und ihr kommt mit der Königin nach. Doch all die 3D- und Animationseffekte, tja, einen erzählerischen Mehrwert bekommt die moderne Fassung der Geschichte über die kleine Biene dadurch nicht. Und das ist paradoxerweise nun wiederum auch ein wenig beruhigend. Platz 3. Monsieur Claude und seine Töchter von Philippe de Chauveron. Die nisten sich zu 400 ein und Idi Amin will nicht zahlen. Er hat gesagt, er regelt das später. Später? Nein, das kenne ich zur Genüge. Nölt der rassistische Notar aus der französischen Provinz über den Vater seines zukünftigen schwarzen Schwiegersohns von der Elfenbeinküste. Wo gehst du hin? Ich schlafe auf der Couch, dein Rassismus geht mir auf die Nerven. Keine Sorge, am Ende werden sich alle noch versöhnen, dem Happy End steht nichts im Wege. Rassismus also als Kavaliersdelikt? Apropos Einnisten, ob Arthouse oder wie hier Mainstream Top 5, Monsieur Claude und seine Töchter ist der Erfolg dieses Kinosommers und wird uns an dieser Stelle wahrscheinlich noch eine Zeit begleiten. Vielleicht wäre es ja Zeit für eine Abkürzung. Vorschlag M-Kust, gerne auch mit leicht französischem Zungenschlag M-Küst. Sie nennen sich selbst die Guardians of the Galaxy. Platz 2. Was für ein Haufen Arschlöcher. Guardians of the Galaxy von James Gunn. Natürlich ist auch die Verfilmung des Marvel Comics Guardians of the Galaxy pures Effekt- oder Computerbilderkino. Doch die Geschichte über die vier Space-Exoten, einer beispielsweise ein Waschbär, einer irgendwie ein beweglicher Baum und natürlich der Space-Lord Peter Quill, er selbst nennt sich so, sonst niemand, was natürlich äußerst peinlich ist. Diese Story ist wunderbar schräge und bespickt mit seltsamen Anti-Helden. Oh, tut mir leid, ich wusste nicht, wie diese Maschine funktioniert. Dass es eine ziemliche Freude macht, diesen Chaoten durch eine zugegeben abgedrehte und eine mindestens ebenso zugegeben undurchschaubare Geschichte zu folgen. Ein herrlich beömmeltes Nichts, so wie wir Kino auch lieben. Kennst du die Cloud? Platz 1, Sextape von Jake Kasdan. Ehepaar in den Jahren Sex erlahmt die Idee, lass uns selbst beim Sex filmen nach einem Ratgeber, der ein Klassiker ist. The Joy of Sex, das haben wir noch? Wir machen jede Stellung. Gesagt, getan, doch dann passiert in Sextape das Dämliche. Er lädt den Film unfreiwillig in die Cloud hoch. Es ist nach oben in die Cloud. Und so haben alle, denen die beiden mal ein iPad geschenkt haben, das Filmchen. Und man kann es aus der Cloud nicht runterholen? Niemand versteht die Cloud. Sie ist ein scheiß Mysterium. Jake Kasdans Sexkomödie laboriert an vielen logischen Ungereimtheiten, ist voller eitler Prüderie, die die beiden Hauptfiguren und Hauptdarsteller Cameron Diaz und Jason Segel an den Tag legen. Aber eines macht Sextape interessant. Und das ist das Gefühl, in einem technologischen Alltag zu leben, den wir alle nicht mehr verstehen, den wir aber trotzdem selbstverständlich nutzen.